بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب نعم الله سيز على بامس جهاتسين الله سيزيغن تحيز قفيت محمد auf allen seinen, auf seine ganzen Familie und auf seine Gefährten und alle, die ihm folgen bis an den Tag der Auferstehung. Wir haben beim letzten Mal den Hadith angefangen, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, im Hadith von Ubadah ibn Samit radiallahu anhu, er sagte, wer bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und Allah ist ein einziger und hat keinen Teilhaber, und dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist, und bezeugt, dass Isa Allahs Diener und sein Gesandter ist und Geist von ihm, und bezeugt, dass das Paradies wahr ist und dass das Höllenfeuer wahr ist oder Wirklichkeit ist, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala ins Paradies eingehen lassen, gemäß der Taten, die er verrichtet hat. Das heißt, er wird dann die Stufe erreichen, Paradies, gemäß der Taten, die er verrichtet hat. Und wir haben den ersten Teil, und zwar, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Diesen ersten Teil haben wir behandelt. Und jetzt wollen wir uns inshallah anschauen, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und bezeugt, dass Isa, Jesus, Allahs Diener, Abd von Allah ist und sein Gesandter. Und das Bezeugen, dass Isa Allahs Diener und sein Gesandter ist, ist gleiche wie beim Bezeugen von, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Diener und sein Gesandter ist. Mit anderen Worten, wir glauben an die Botschaft, die Isa überbracht hat, genauso wie an die Botschaft, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam überbracht hat, auch wenn wir nicht seiner Scharia folgen, oder dass wir ihm nicht folgen müssen, sondern wir müssen unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen, und wir folgen ihm praktisch dann nur indirekt, wenn das, was er überbracht hat, genau mit dem übereinstimmt, was unsere Scharia überbracht hat. Und das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Und zwar, die Scharia, das heißt das Gesetz, oder was überbracht worden ist von den Propheten vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, verhält sich in Bezug auf unsere Scharia genau auf drei Arten. Also, entweder die Scharia widerspricht der Scharia, die der Muhammad sallallahu alaihi wasallam überbracht hat. Das heißt, dort gab es ein anderes Gesetz als bei uns. Dann halten wir uns einfach nur an das Gesetz, an das, das Muhammad sallallahu alaihi wasallam überbracht hat. Oder das Gesetz vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam stimmt überein mit dem Gesetz, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam überbracht hat. Dann folgen wir einfach auch unserer Scharia und automatisch dadurch die Scharia vorher. Oder ist das Gesetz und in unserem Gesetz wird das, was vorher überbracht worden ist, weder bestätigt noch verneint. Das heißt, weder unser Gesetz widerspricht der Scharia vorher, irgendein Gesetz vorher, oder also weder bestätigt noch widerspricht er dem. Ja. Dann sind die Gelehrten sich in dieser Hinsicht uneinig, die Gelehrten, die über die Grundsätze des Fiqh reden, Usul al-Fiqh. Manche haben gesagt, dann hält man sich einfach daran, an das, was im Gesetz vor uns offenbart worden ist. Und manche haben gesagt, nein, das Gesetz der Leute vor uns ist für uns nicht gesetzlich. Diese beiden Ansichten gibt es. Und die richtigere Ansicht ist das Gesetz, was vor uns offenbart worden ist, gilt für uns immer noch. Das Gesetz, das vor uns offenbart worden ist, gilt für uns immer noch. Und damit ist natürlich nicht gemeint, dass wir die Bibel aufschlagen und dann nachschauen, was da drin steht. Nein, sondern es muss natürlich authentisch zu uns überliefert worden sein. Entweder im Koran erwähnt, Allah hat manchmal im Koran erwähnt, was das Gesetz über das Gesetz der Leute vor uns, oder es ist über unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden. Und der Beweis dafür ist, dass wir uns auch daran halten müssen, ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-An'am, Surah Nummer 6, Vers 90, Seite 138, Ulaika alladhina hada Allah. Jene sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat. Allah hat zuvor mehrere Propheten aufgezählt. Jene sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat. Fabihudahu muqtadih. Das heißt, so nimm ihre Rechtleitung zum Vorbild. So nimm ihre Rechtleitung zum Vorbild. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Yusuf, der Seite 248 sagt Allah subhanahu wa ta'ala: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Und zwar Surah Nummer 12 im letzten Vers: In ihren Geschichten ist wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Verstand besitzen. Und na, das sind Beweise dafür. In Bezug auf Isa alayhi salatu wassalam, Jesus Christus, Christus heißt der Gesalbte, Al-Masih, gibt es zwei extreme Gruppierungen, wie wir alle wissen. Und zwar die erste extreme Gruppierung, die es gegeben hat in der Geschichte und bis heute noch gibt, sind die Juden. Weil sie haben Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam geleugnet. Und sie haben gesagt, er ist ein Hurensohn, wal'iyadu billah. Sie haben ihn als ein Kind von Zina bezeichnet. Und sie haben seine Mutter als eine Hure bezeichnet. Und sie haben gesagt, dass er gar kein Prophet ist. Und sie haben ihn behauptet, getötet zu haben. Und das ist dann bei Allah subhanahu wa ta'ala so, als hätten sie ihn wirklich getötet. Und sie sind stolz drauf. Sie sind, das heißt, gesetzlich gesehen haben sie ihn praktisch getötet. Aber in Wirklichkeit haben sie ihn natürlich nicht getötet. Und die Begründung dafür ist, weil sie gesagt haben, inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam. Wahrlich, wir haben den Messias, den Sohn der Maria, Jesus, den Sohn der Maria, umgebracht. So den Nisa 157. Aber natürlich in Wirklichkeit hat Allah subhanahu wa ta'ala sie der Lüge bezichtigt und sie haben ihn auf keinen Fall umgebracht, sie haben ihn mit Gewissheit nicht umgebracht, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn zu sich gehoben und sie haben statt Isa jemand anderes gekreuzigt, der so aussah wie er. Und diesbezüglich möchte ich euch eben einen Hadith vorlesen, den bestimmt schon viele kennen. Und zwar hat Ibn Kathir bei diesem Vers in seinem Tafsir eine Überlieferung erwähnt von Ibn Abbas radiallahu anhuma. Ibn Kathir sagte, dass der Sanad bis Ibn Abbas sahih ist. Und zwar Ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, als Allah Jesus zum Himmel erheben wollte, ging er zu seinen Freunden. Es waren 12 Männer seiner Jünger im Haus. Er ging zu ihnen, während Wasser von seinem Kopf heruntertropfte. Dann sagte er: Jemand von euch wird mich verleugnen, nachdem er an mich geglaubt hatte. Dann sagte er: Wer von euch möchte meine Gestalt bekommen und statt meiner umgebracht werden und im Paradies auf derselben Stufe sein wie ich? Dann stand einer der jüngsten Männer auf und Jesus sagte ihm: Setze dich hin. Dann fragte er noch einmal und der junge Mann stand wieder auf. Dann sagte er zu ihm: Setze dich hin. Dann fragte er nochmal und der junge Mann stand wieder auf und sagte: Ich. Und sagte: Ich. Und dann sagte Isa: Okay, du bist es. Dann erhielt er die Gestalt von Isa. Und Isa wurde durch ein Fenster im Haus zum Himmel erhoben. Dann kamen die Juden und nahmen denjenigen, der so jetzt so aussah wie Jesus, und sie ermordeten ihn und kreuzigten ihn. Dann leugneten ihn einige von ihnen 12 Mal, nachdem sie an ihn geglaubt hatten. Hiernach spalteten sie sich in 3 Gruppen. Die Leute, sagt Ibn Abbas, nach Isa, nach dieser Kreuzigung von diesem, der so aussah wie Isa, spalteten sich die Leute in 3 Gruppen. Eine sagte: Allah hat unter uns für eine Weile verweilt. Er war unter uns für eine bestimmte Zeit. Und ist dann wieder zum Himmel aufgestiegen. Das sind die Jakobiner. Eine andere Gruppe sagte: Der Sohn Allahs war unter uns für eine Weile und dann hat Allah ihn wieder zu sich erhoben. Das sind die Nastorier, und wie die heutigen Katholiken und Protestanten. Eine andere Gruppe sagte: Der Diener und der Gesandte Allahs hat unter uns eine Weile verweilt und dann hat Allah ihn zu sich erhoben. Das sind die Muslime. Dann ermordeten die beiden ungläubigen Gruppen die muslimische. Der Islam war dann ausgelöscht, bis Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Propheten erweckte. Und diese Überlieferung, auch wenn sie von Ibn Abbas stammt, so ist es eine Angelegenheit, die er nicht hätte wissen können, es sei denn, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es ihm mitgeteilt. Denn es ist eine Angelegenheit, die schon circa 600 Jahre vor ihm passiert ist. Und das bringt uns zur zweiten extremen Gruppe in Bezug auf Isa, und zwar die Christen oder Nazarener, wie der Koran sie bezeichnet. den Christen ist ja eigentlich ein Begriff dafür, für jemanden, der ihm gefolgt ist oder so, ja. Aber sie sind ja in Wirklichkeit keine Nachfolger von Isa, sondern deswegen sind sie, hat man sie bezeichnet als Nasara, die Nazarener oder die Helfer, Allah, die Isa helfen wollte, wallahu a'lam. Sie sagten, innahu ibnullah. Sie sagten, er ist der Sohn Allahs. Und sie sagten, er ist der dritte von dreien, also die Dreifaltigkeit. Und sie haben ihn zu einem Gott gemacht mit Allah. Und sie haben ihm praktisch nicht geglaubt, was er gesagt hat. Denn Isa hat das niemals behauptet, sondern hat das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, dass er ein Diener ist, dass er ein Gesandter Allahs ist. Und deswegen befinden wir Muslime uns, alhamdulillah, in der Mitte von diesen zwei extremen Gruppen. Und wir bezeugen, dass er der Diener Allahs ist und sein Gesandter. Und dass seine Mutter eine wahrheitsliebende Frau ist, eine Siddiqa. Wie Allah subhanahu wa ta'ala das in dem Koran mitgeteilt hat. Und dass sie auch ihre Scham gehütet hat. Und dass sie eine Jungfrau gewesen ist. Doch das Gleichnis von Isa ist bei Allah wie das Gleichnis von Adam. Allah hat ihn aus Erde erschaffen. Allah hat ihn aus Erde erschaffen. Und dann sagte er nur dazu, sei. Und dann war er. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wir bezeugen, dass Isa Allahs Diener ist, Abdullah, ist eine Antwort auf das, was die Christen behaupten. Denn sie haben ihn noch mehr gemacht als nur ein Abd. Sie haben ihm den Status der Göttlichkeit gegeben. Und die Aussage wa rasuluh und sein Gesandter, das heißt der Gesandte Allahs, das ist eine Antwort auf das, was die Juden gesagt haben. Und zwar, sie haben ihm überhaupt geleugnet, dass er ein Prophet gewesen ist und dass er überhaupt die Wahrheit gesprochen hat. Und wir bezeugen ganz im Gegenteil, wir sagen, dass er die Wahrheit gesprochen hat. Insofern beinhaltet diese Aussage, dieses Glaubensbekenntnis, die Antwort auf das, was die Christen glauben und auch die Antwort auf das, was die Juden behaupten. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ. Ich glaube, das hatte ich ganz am Anfang ausgelassen, diesen Teil. Und wir bezeugen, dass er das Wort ist, was er, was Allah subhanahu wa ta'ala Maria eingegeben hat oder an Maria gerichtet hat. Und diese Aussage, auch wenn ich sie so übersetzt habe, denn so steht es sie im Arabischen da, bedeutet nicht das, was es offensichtlich bedeutet. Das heißt, Isa a.s. ist kein Wort. Isa a.s. ist kein Wort. Und was damit gemeint ist, dass er das durch Allahs Wort erschaffene Geschöpf ist. Dass er durch das Wort Allahs erschaffen worden ist. Das ist Allahs Wort. Er ist das Allahs Wort, was er an Maria gerichtet hat. Also das Wort, oder ist das, er ist erschaffen worden durch das Wort Allahs. Das ist damit gemeint und nicht das, was man offensichtlich darunter verstehen könnte. Denn wir wissen, dass Isa a.s. kein Wort ist. Und denn er hatte gegessen und er hatte getrunken und er hatte auch sein kleines Geschäft verrichtet und sein großes Geschäft verrichtet. Und alle seine Angelegenheiten sind menschlich. Das heißt, er war ein Mensch, das ist damit gemeint worden. Alles, was ein Mensch erleidet und verspürt, hat auch Isa erlitten und verspürt. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Wahrlich, das Gleichnis von Isa bei Allah ist gleich dem Gleichnis von Adam. Er hat ihn aus Erde erschaffen und dann sagte er zu ihm, sei und dann war er. Surat Al-Imran, Vers 59 auf der Seite 57. Und deswegen ist Isa a.s. kein Wort Allahs. Er ist kein Wort Allahs und er ist auch nicht Teil von Allah subhanahu wa ta'ala, sondern er ist, du heißt es, ein Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Maryam, in diesem Bezug, Maryam, seine Mutter, Maria, war die Tochter von Imran, ist nicht die Schwester von Musa oder die Schwester von Harun, wie manche Leute es denken. Denn im Koran steht in Surat Maryam, Ya Ukhta Harun. Allah sagte uns in diesem Vers, Surat Maryam, Surah 19, Vers 28, dass die Leute, als sie erfahren haben, dass Maria schwanger war, haben sie zu ihr gesagt, O Schwester Aarons, O Schwester von Harun. Und deswegen haben manche Leute, denken sie, sie ist die Schwester von Harun, die Schwester von Musa, weil Harun ist ja der Bruder von Musa gewesen. Die Propheten Musa und Harun. Und auch manche Christen wollen zeigen, dass im Koran ein Fehler ist und sie sagen, schaut mal, Musa und Harun haben doch viel früher gelebt als Maria. Wie kann sie dann die Schwester von ihm gewesen sein? Aber was die Christen heutzutage den Koran, wie sie den Koran kritisieren wollen, ist keine neue Sache, sondern Al-Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu ging nach Najran. Najran war ein Ort in Arabien, wo Christen gewesen sind, und sie haben das Gleiche zu ihm gesagt über Isa. Sie haben ihm gesagt, wie kann es denn sein, dass Maria die Schwester von Aaron ist, wo Aaron und Musa haben doch viel früher gelebt. Und dann sagte Al-Mughira ibn Shu'bah, bin ich zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam gegangen und habe ihn darüber gefragt, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geantwortet und gesagt, innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was salihin minhum. Das heißt, sie pflegten bei der Namensgebung die Namen der Propheten und ihrer Rechtschaffenen, oder die Namen ihrer Propheten und ihrer rechtschaffenen Menschen zu verwenden. Sie pflegten bei der Namensgebung die Namen ihrer Propheten und die Namen der rechtschaffenden Menschen von ihnen zu verwenden. Also wenn es unter ihnen Propheten gegeben hat, haben sie, wie auch die Muslime heutzutage machen, einfach, ihren Kindern und ihren Kindern die Namen von Propheten und die Namen von rechtschaffenden Menschen gegeben. Und deswegen ist Harun ein Bruder von Maria gewesen. Also Maria hat einfach einen Bruder gehabt, der hieß Maria. Und das ist nicht gemeint, der Harun, der Bruder von Musa, sondern ein anderer Harun, der den gleichen Namen gehabt hat. Genau. Und das ist eine einfache und logische Sache. Und der Hadith ist übrigens bei Muslim und bei Ahmad und bei Tirmidhi. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, وَرُوحٌ مِنْهُ, das heißt, er ist Geist von ihm. Er ist Geist von ihm. Gemeint ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat ja Isa erschaffen als einen normalen Menschen. Und er hat ihm einen Körper gegeben. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala in diesen Körper Geist eingehaucht. Ruh, eine Seele eingehaucht. Von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, eine Erschöpfung, die Allah erschaffen hat, ein Geist, das hat Allah subhanahu wa ta'ala eingehaucht in diesen Körper. Und warum hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Geist sich selbst zugeschrieben, hat gesagt, Geist von ihm. Ja, das ist eine Art, das ist eine edle Sache für Isa ibn Maryam a.s. selbst. Denn manchmal ist es so, dass Allah sich selbst etwas zuschreibt, aus Ehre zu dieser Sache, die er sich selbst zugeschrieben hat. Ja, und das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Und Isa a.s. an sich ist keine Seele, sondern er hat einen Körper mit einer Seele. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte uns klar und deutlich im Koran, in Surat Al-Ma'idah, auf der Seite 120, Vers 75, Al-Masih, der Sohn Marias, war doch nur ein Gesandter, vor dem bereits Gesandte vorübergegangen waren. Und seine Mutter war sehr wahrheitsliebend. Sie beide pflegten Speise zu essen. Schau, wie wir ihnen die Zeichen klar machen. Und schau, wie sie sich abwendig machen lassen. Und also durch das Einhauchen wurde er zu einem Körper, und durch die Seele wurde er zu einem Körper mit einer Seele und zu einem lebendigen Menschen. Und durch diese Aussage, Geist von ihm, von Allah subhanahu wa ta'ala, dadurch sind die Christen in die Irre gegangen. Dadurch sind die Christen in die Irre gegangen und haben gedacht, dass er Teil von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und dadurch sind sie selbst in die Irre gegangen und haben andere Menschen, viele andere Menschen in die Irre geleitet. Und wir sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie hat blind gemacht. Allah hat sie blind gemacht. Denn und Allah subhanahu wa ta'ala, wie er uns mitgeteilt hat, nicht die Blicke sind blind, sondern die Herzen in ihren Brüsten. Nicht die Blicke sind blind, sondern das ist die wahre Blindheit, ist die Blindheit in den Herzen, wenn man nicht mehr die Wahrheit erkennt, wie sie wirklich ist. Und es ist uns allen bekannt, dass Isa a.s. bei den Christen und bei den Muslimen ist es bekannt, dass Isa zu essen pflegte. Und das steht in ihren Büchern und ist bei uns im Koran erwähnt, wie ich gerade eben erwähnt habe. Und es ist auch bekannt, dass die Juden behauptet haben, ihn gekreuzigt zu haben. Und die Christen haben das auch geglaubt, dass Isa a.s. gekreuzigt worden ist. Die Frage ist dann eben, wie kann jemand, der Teil Allahs ist, weil er Teil des Herrn ist, sich trennen von dem Herrn und essen und trinken und dann auch noch behauptet werden, dass er gekreuzigt wird oder gekreuzigt worden ist und umgebracht worden ist. Das ist alles unvorstellbar oder nicht nachvollziehbar, wie man behaupten kann, dass jemand Teil von Allah subhanahu wa ta'ala ist und dann auch noch umgebracht worden sein kann. Ja. Wie dem auch sei, der Beweis dafür, dass nicht alles, was Allah sich selbst zuschreibt an Dingen, muss deswegen unerschaffen sein, ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ مِنْهُ, genau das gleiche Wort hier. Und er hat euch alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht, alles von sich aus. Oder alles ist von ihm. Alles kommt von ihm, subhanahu wa ta'ala. Heißt das, dass die Erde und die Himmel sind Teil von ihm? Nein. Auf keinen Fall. Sondern das bedeutet einfach, dass es gehört ihm und fertig. No. Und deswegen kann man zusammenfassen und sagen, dass alles, was Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst zuschreibt, zum Beispiel durch ein Genitiv, also zum Beispiel die Kamelstute Allahs, ja, durch ein Genitiv, Allah sich selbst zuschreibt, ist in drei Kategorien. Die erste Kategorie, dass Allah einfach etwas, was er erschaffen hat, sich selbst zuschreibt, weil er der Schöpfer ist und sagt, das ist meins. Fertig. Und das ist der Vers, den ich gerade erwähnt habe. Er hat euch alles, was in dem Himmel, was auf der Erde ist, dienstbar gemacht. Alles kommt von ihm. Oder alles von ihm aus. Al-Jathiyah, Surat Al-Jathiyah, Seite 499, Vers 13. Und auch die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, Inna ardi wasi'ah, meine Erde ist weit. Meine Erde. Also heißt es Teil von Allah? Nein. Sondern einfach Allah hat sich das selbst zugeschrieben, weil er der Schöpfer davon ist. Seite 403, Surah 29, Vers 56. Und andere viele Beweise im Koran. Zum Beispiel auch Naqat Allahi wa Suqyaha, Surah Al-Shams, Seite 595, Vers 91, Surah 91, wo Allah sagte, in Vers 13, Allahs Kamelstute und ihre Trinkzeit. Ja, darauf sollten die Leute von Salih, sein Volk, achten. Auf die Kamelstute, die nicht umbringen, und auch die Trinkzeit. Und das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst etwas zuschreibt, dass es ihm gehört oder von ihm kommt, aus Ehre zu der Sache. Aus Ehre zu der Sache gegenüber. Das ist eine Ehre für die Sache, dass Allah subhanahu wa ta'ala es ihm zugeschrieben hat. Zum Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als seinen Diener bezeichnet hat. Das ist eine Ehre. Das ist eine Ehre. Ja. Und oder zum Beispiel Isa, dass er über ihn gesagt hat, dass es sein Geist kommt von ihm. Ihm persönlich, Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Ehre für Isa gewesen. Und nicht eben ein Teil von ihm. Und die dritte Art, oder dritte Art, die dritte Sache, die, oder die dritte Kategorie von Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst zuschreibt, ist eben, sind Sachen, die unerschaffen sind. Sachen, die unerschaffen sind. Und wie zum Beispiel er sagte, in Surat al-A'raf, Surah 7, Vers 144, auf der Seite 168, Ja Musa, er sagte, Qala ja Musa, er sagte, O Musa, ich habe dich durch meine Botschaften und mein Gespräch mit dir von den Menschen, vor den Menschen auserwählt. Allah hat sie, also hat sich die Botschaften, die Resalat, selbst zugeschrieben, dass es seine Resalat sind, seine Worte sind und seine Botschaften sind. Ja. Und das ist die dritte Kategorie von Dingen, die nicht erschaffen sind und die Allah sich selbst zugeschrieben hat. Und dazu gehören alle Namen Allahs und alle Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Und in der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, kalimatuhu wa ruhum minh. Das heißt, und wir bezeugen, dass er sein Wort ist und Geist von ihm, befinden sich eben diese beiden Kategorien. Denn ich habe gerade drei Kategorien erwähnt. Einmal, dass Allah einfach sich selbst zuschreibt, eine Sache, die er selbst erschaffen hat. Zweitens, dass Allah sich etwas zuschreibt zur Ehre des Geschöpfes. Ja. Drittens, dass Allah sich selbst etwas zuschreibt, was unerschaffen ist. Na. Dann, das heißt, diese Sachen kann man auch in zwei Teile einteilen. Man kann erstens sagen, die erschaffene Dinge und die unerschaffene Sache. Und in dieser Aussage von Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Allah ist, dass Isa Allahs Wort ist und Geist von ihm, befindet sich beides. Und zwar das Wort Allahs ist unerschaffen und das Geist von Allah subhanahu wa ta'ala, das hat Allah erschaffen, denn diese Seele, die er Isa gegeben hat, das ist natürlich eine erschaffene Sache. Und deswegen befindet sich in dieser Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam beide Dinge. Und وَرُوحٌ مِّنْهُ Na, und, die, und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wer das bezeugt, dem wird Allah ins Paradies eingehen lassen. أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ Und das Eintreten ins Paradies ist auch, kann man in zwei Teile einteilen. Also die Menschen, die ins Paradies eingehen werden, sind von zwei Kategorien. Die erste Kategorie von Menschen, die ins Paradies eintreten, sind diejenigen, die nicht bestraft werden und die ihre Taten eben auf die beste Art und Weise verrichtet haben, denen Allah ihre Sünden vergeben hat. Und die zweite Art von Menschen sind diejenigen Menschen, die, bevor sie ins Paradies eingehen dürfen, von Allah subhanahu wa ta'ala zur Rechenschaft gezogen werden, bestraft werden, aufgrund der Taten, die sie verrichtet haben. Und der gläubige Mensch, wenn seine Sünden mehr sind als seine guten Taten, dann, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, dann wird er ihn bestrafen, gemäß dem, was er getan hat, und er wird ihn nicht ungerecht behandeln. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, der Al-Abama, dann wird er den Menschen nicht bestrafen, obwohl er mehr Sünden getan hat, als gute Taten getan hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja nämlich im Koran, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ Wahrlich, Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ Und er vergibt, was darunter ist, dem er will. Das heißt, was darunter liegt an Schwierigkeit, an Schwerwiegendkeit der Sünde, ja, dem vergibt er, was er will. Wenn man nicht denkt, yani Kufr. Also Kufr, Schirk ist ein Teil des Kufr. Schirk, Allah etwas beizugesellen, damit nicht jemand sagt, ich mache keinen Schirk, ich glaube gar nicht an Allah. Das ist vielleicht noch schlimmer, Allah. Ja. Deswegen Allah sagt, er vergibt, was darunter ist, wem er will. Was darunter liegt an Schwere, wie man das ausdrücken kann. Na, dann, nachdem wir diesen Hadith, den Al-Bukhari überliefert hat und Muslim, uns angeschaut haben, erwähnt der Autor einen weiteren Hadith. Und er sagte, وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ عِتْبَان Und deswegen ist auch bei Al-Bukhari Muslim, also er sagte eben weiterhin, Bukhari Muslim haben auch ein Hadith von Itban erwähnt, und zwar da heißt es: فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ Denn Allah hat dem Feuer verboten, demjenigen, der sagt, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ und dabei Allahs Angesicht anstrebt. Und das ist ein Ausschnitt aus einem Hadith. Den wir uns gleich anschauen möchten. Und zwar Itban ibn Malik al-Ansari radiallahu anhu, er pflegte sein Volk anzuleiten im Gebet. Und als dann sein Augenlicht immer schwächer wurde, fiel es ihm schwer, immer zu seinem Volk zu gehen, bei ihnen zu beten. Und deswegen hat er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen nach Hause kommt und dass er in einer bestimmten Stelle im Haus betet, damit er diesen Gebetsplatz dann ab jetzt benutzt. Das ist eine Sache, die gilt für den Propheten sallallahu alaihi wasallam speziell. Ja. Er wollte eben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an einer bestimmten Stelle in seinem Haus betet, so dass er diese Stelle von nun an als Gebetsplatz verwendet. Und dann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesem Haus und mit ihm einige seiner Freunde unter ihnen, Abu Bakr und Umar. Allah ist wohlgefallen auf ihnen beiden. Als sie dann ins Haus eingetreten sind, das erste, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Aina turidu an usalli. Also, wo möchtest du denn, dass ich bete? Ja. Und natürlich, daraus haben die Ulama auch entnommen, dass man, wenn man eine Sache, sagt man, zu irgendwo hingegangen ist, um eine Sache zu erledigen, dann soll man erstmal damit anfangen, die Sache zu erledigen, bevor man irgendwas anderes noch macht. Wie dem auch sei, er sagte, wo möchtest du, dass ich bete? Dann sagte er, ich möchte, dass du hier betest. Salli hahuna. Und dann zeigte er auf die Stelle im Gebet, in seinem Haus, wo er möchte, dass er betet. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie angeleitet in ein Gebet und hat mit ihnen zwei Rakaat gebetet. Und dann haben sie sich hingesetzt, weil natürlich der Itban radiallahu anhu ihn zu essen hat machen lassen. Und dann haben sie zusammen geredet. Und dann hat jemand einen Mann erwähnt, der Malik ibn al-Dukhshum genannt wird. Sie haben beim Reden einen Mann erwähnt, der heißt Malik ibn Dukhshum. Und dann sagten manche von den Anwesenden, dieser Mensch ist ein Munafiq, dieser Mensch ist ein Heuchler. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, la taqul hakada, sag das nicht. Alaysa qala, hat er denn nicht gesagt, la ilaha illallah, yuridu bidhalika wajh Allah? Hat er nicht gesagt, la ilaha illallah, und hat damit zum Ziel gehabt, Allahs Angesicht, sein Allahs Wohlgefallen? Dann sagte er, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajh Allah. Das heißt, und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, denn Allah hat verboten dem Feuer jemanden, der bezeugt, dass es kein Gott gibt außer Allah und damit Allahs Wohlgefallen erlangen möchte. طيب. Ich habe jetzt das so übersetzt, wajh Allah heißt wortwörtlich Allahs Gesicht, ja? Und ich habe das übersetzt als Allahs Angesicht und Allahs Wohlgefallen, ja? Weil das ist damit unter anderem auf jeden Fall gemeint, dass man Allahs Zufriedenheit erlangen möchte. Und trotzdem in diesem Hadith ist auch die Eigenschaft Allahs, dass er ein Gesicht hat, zugeschrieben. Na, ohne dass wir wissen, wie es aussieht und wie Allah aussieht. Trotzdem schreiben wir Allah subhanahu wa ta'ala das zu, was der Prophet ihm zugeschrieben hat. Aber zweifellos bedeutet das unter anderem, dass wir Allahs Wohlgefallen erlangen möchten. Das damit beinhaltet. Und na. Deswegen, der Prophet hat ihnen verboten, so etwas zu sagen. Die Person ist ein Munafiq. Denn sie wissen nicht, was in seinem Herzen ist. Und weil er offensichtlich bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah. La ilaha illallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch nicht jetzt diese eine Person irgendwie, sagt man, jetzt dadurch durch diese Aussage bezeugt, dass sie ein Muslim ist. Nein. Sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte den Leuten und Sahaba beibringen, dass sie, wenn sie jemanden vorfinden, der so etwas bezeugt, dass man ihn nicht als Heuchler bezeichnen darf. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Feuer verboten, jemandem, der sagt, La ilaha illallah, und dabei Allahs Zufriedenheit zum Ziel hat. Und deswegen ist es uns verboten, wenn wir Diener Allahs sehen, die offensichtlich rechtschaffend sind, dass wir sie als Heuchler bezeichnen. Oder dass wir sie als Freveler bezeichnen. Oder dass wir sagen, der hat bestimmt keine gute Absicht. Denn all diese Sachen, wer so etwas behauptet, ist sehr gefährlich. Erstens, weil er der Person vielleicht etwas vorwirft, was gar nicht stimmt. Und zweitens, weil er so tut, als würde er wissen, was in den Herzen der Menschen ist. Und wenn wir immer danach handeln würden, was die Menschen über andere denken, wie sie schlecht denken, dann würde vieles in diesem Leben zerstört werden, weil viele Menschen leider schlecht über andere Menschen denken. Und deswegen dürfen wir, wenn wir jemanden sehen, dass er offensichtlich ein guter Muslim ist, dürfen wir nicht über ihn schlecht reden. Na. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn Allah hat dem Feuer verboten, das bedeutet, dass eben das Feuer diese Person nicht berühren wird. Und die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer sagt La ilaha illallah und so weiter, der wird eben, das ist nicht ins Feuer gehen, und das ist die Bedeutung des Hadithes, da ist damit gemeint als Voraussetzung, dass man Ikhlas hat. Ikhlas, eben, dass man das tut, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Und der Beweis dafür ist im Hadith selbst, wo der Prophet gesagt hat, yabtaghi bidhalika wajh Allah. Er hat zum Ziel Allahs Wohlgefallen, Allahs Angesicht. Und übrigens auch in Bezug auf dieses Wort Angesicht, denn eine Ehre für die gläubigen Menschen wird es am Tag der Auferstehung sein, dass Allah sie anschauen wird. Und eine Strafe für diejenigen, die nicht ins Paradies kommen werden, ist, dass Allah sie nicht anschauen wird. Das hat Allah im Koran erwähnt und der Prophet hat uns in der Sunna erwähnt. Deswegen, das ist auch eine, was wir wollen, ist tatsächlich, Allah uns anschaut selbst. Subhanahu wa ta'ala. Und wenn jemand Allahs Wohlgefallen erlangen möchte, dann wird er automatisch auch handeln. Und er wird genau die Handlungen begehen, die zum Ziel haben, dass er Allahs Wohlgefallen erlangt. Denn jemand, wenn er etwas zum Ziel hat, ein Wohlgefallen zu erlangen von jemandem, dann wird er auch etwas dafür tun. Und bei Sahih Muslim heißt es nach diesem Hadith, nachdem dieser Hadith erwähnt worden ist, sagt al-Zuhri, rahimahullah, ثم وجبت بعد ذلك أمور وحرمت أمور فلا يغتر مغتر بهذا فلا يغتر مغتر مغتر بهذا. Das heißt, nachdem man jetzt das, al-Zuhri sagt, nachdem man jetzt das gesagt hat, la ilaha illallah, werden jetzt bestimmte Sachen zur Pflicht und andere Sachen sind jetzt ab jetzt verboten. Deswegen darf man sich durch diese Worte nicht täuschen lassen, will er sagen. Man darf sich nicht täuschen lassen und denken, wenn man la ilaha illallah gesagt hat, mit der Absicht, dass man jetzt gerettet ist. Und der Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, sagt hier in der Auslegung, dass wir diese Aussage von Az-Zuhri eigentlich gar nicht brauchen. Denn die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wo er gesagt hat, er hat Allahs Wohlgefallen zum Ziel, bedeutet schon, dass er auch handeln wird. Denn jemand, der sein Ziel erreichen wird, muss erstmal hingehen. Er ist noch nicht da. Ja? Und deswegen braucht man diese Aussage eigentlich gar nicht. Und deswegen haben manche der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen gesagt, Muftah oder Miftahul Jannah, der Schlüssel des Paradieses, ist La ilaha illallah. Wie es heißt bei Al-Bukhari und anderswo. Also der Schlüssel des Paradieses ist La ilaha illallah. Aber, dann sagen sie hinzu, لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له. Das heißt, aber wer einen Schlüssel hat, das keine Zacken hat, ja, dann wird das Schloss nicht geöffnet werden. Das heißt, also es gehört noch mehr dazu als nur der Schlüssel. Der Schlüssel muss auch passen, muss auch was dafür tun. Und deswegen, das ist natürlich eine Sache, über die es keinen Zweifel gibt. Nur man erwähnt die Sache, damit man eben sich nicht, damit man die Hadithe nicht falsch versteht. Und deswegen jemand, der den Tawhid vollkommen umsetzt, der ist sicher davor, dass er nicht in die Hölle reingehen wird. Und jemand, der den Tawhid nicht hundertprozentig umsetzt, das heißt, damit ist hier jetzt auch gemeint, damit, dass jemand, der auch Sünden begeht, schwere Sünden begeht, wie Zina und Khamr und andere Sachen und Stehlen, der ist nicht sicher davor, dass er nicht in die Hölle geht, aber er ist sicher davor, dass er nicht ewig darin bleiben wird. Und wer nämlich bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und sagt, ich möchte Allahs Wohlgefallen erlangen und er handelt nicht, praktisch in Wirklichkeit hat er darin gelogen. In Wirklichkeit hat er darin gelogen, besonders während er, wenn er jemand ist, der große Sünden begeht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. Das heißt, jemand, der Zina begeht, ist während er Zina begeht kein Gläubiger. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und das, weil seine Tat widerspricht dem, was er gesagt hat. Seine Tat, deswegen ist er in diesem Fall nicht gläubig. Und den Hadith, den wir erwähnt haben, ist also von Itban, darin ist auch eine Antwort auf die Al-Murji'ah. Al-Murji'ah ist eine Sekte, die haben gesagt, es reicht völlig aus, indem man sagt, La ilaha illallah. Und wenn man La ilaha illallah gesagt hat, dann geht man ins Paradies ein. Egal, was man Absicht man gehabt hat. Auch wenn man nicht Allahs Wohlgefallen dadurch erlangen wollte. Und die Antwort im Hadith ist die Aussage des Propheten, er hat Allahs Absicht, Allahs Wohlgefallen zum Ziel gehabt. Und auch in diesem Hadith ist eine Antwort auf Al-Khawarij und Al-Mu'tazila. Denn dieser Hadith bedeutet offensichtlich, dass wenn jemand La ilaha illallah sagt und Allahs Wohlgefallen zum Ziel hat, dann wird er ins Paradies eingehen und er wird nicht ewig im Höllenfeuer bleiben. Aber es kann sein, dass er bestraft wird. Es kann sein, dass er bestraft wird. Und bekannt ist Al-Khawarij und Al-Mu'tazila, sie glauben, dass wenn jemand große Sünden begeht und in diesem Zustand stirbt, dann glauben sie, dass er ewig in der Hölle bleiben wird. Ja, das ist die Ansicht von Al-Khawarij und Mu'tazila. Im Gegensatz zu der Ansicht von Ahlus Sunnah al-Jama'ah, wir glauben, dass wenn jemand große Sünden begeht, dann Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er will, bestraft er einen und wenn er will, vergibt er einem. Allah macht, was er will, und der Beweis dafür ist Allahs Aussage. Er sagte, Inna Allah la yaghfiru an yushaka bih. Allah wahrlich vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Und er vergibt das, was darunter ist, wem er will. Und dieser Hadith, diese Ayah ist ganz klar, hat Allah sogar zweimal erwähnt im Koran, in Surat An-Nisa. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.